Hallo, ich bin Lara. Wir haben die technischen Probleme fast gelöst und jetzt geht's gleich los. Alright, wir sind ready. Also ich bin ready und die Technik ist ready. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich würde gerne, bevor wir anfangen, einmal kurz das Projekt vorstellen. Platypus ist ein internationales marxistisches Bildungsprojekt. Wir organisieren Vorträge, Lesekreise und Journalismus, in denen wir uns gemeinsam an der Frage abarbeiten, was die Linke war, was sie ist und was sie werden kann. Mit Linke meinen wir nicht die Partei, die Linke, sondern die Kraft in der Gesellschaft, die glaubt, dass man diese Welt durch politische Theorie und Praxis grundlegend transformieren kann und auch muss. Wir sind überzeugt, dass die Formen für wirklich emanzipatorische Politik im 21. Jahrhundert noch nicht gefunden wurden und vergleichen sie deshalb mit den Umrissen der Vergangenheit. Wir halten den orthodoxen Marxismus des 20. Jahrhunderts, also die Politik von Rosa Luxemburg, Lenin und Trotzki, für den diszipliniertesten und konsequentesten Versuch, das utopische Potenzial der Moderne zu entfesseln, so bitter das Ganze auch gescheitert ist. Die kapitalistische Gesellschaft erzählt vom Versuch Kommunismus, als sei das ein Projekt gewesen, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Und wir stellen uns die Frage, war das so? Also wir glauben, dass diese irreale Dystopie, in der wir heute leben, in der sich eine Krise nach der anderen irgendwie über uns hineinbricht, nicht die einzige Gegenwart hätte sein können, in der wir uns wiederfinden, sondern dass Figuren wie Lenin, Luxemburg, Trotzki, Georg Lukács, Karl Korsch und Walter Benjamin und irgendwie auch Theodor W. Adorno nur unverwirklichte Gegengeschichte des 20. Jahrhunderts repräsentieren, in deren Trümmern wir heute leben. Wir schauen uns die Geschichte der Linken an, weil wir glauben, dass die Linke in der Praxis eigentlich vor allem an sich selber gescheitert ist und nicht an der Unmöglichkeit des Anliegens einer befreiten Gesellschaft. Wir möchten uns dieses Scheitern bewusst machen und was daraus lernen, anstatt unbewusst davor wegzulaufen. In vielen Aspekten ist Platypus ein konservatives Projekt. Einerseits versuchen wir, eine Geschichte zu bewahren, die die Linke, glauben wir, gerade dabei ist, zu vergessen. Nämlich, dass der Marxismus keine überkommene Theorie ist und auch nichts, was man jetzt einfach so auf die Gegenwart anwenden kann, sondern das war ein Theorie-Praxis-Verhältnis, das beispielsweise von den Bolschewiken und dem revolutionären Flügel der SPD im Austausch mit einer organisierten Arbeiterklasse angewendet wurde und damit die Hoffnungen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorbereitet hat. Außerdem versuchen wir in Diskussionspanels und journalistischen Arbeiten festzuhalten, was aktuell innerhalb der Linken passiert. Wir wollen damit Entwicklungen und ungenutzte Potenziale festhalten, die sonst vielleicht nicht archiviert würden. Also ich glaube, so Linke heute, wir sind es gar nicht gewohnt, uns zu fragen, was war eigentlich vor 5 Jahren, was war vor 10 Jahren, was war eigentlich mit Occupy, was haben wir vor 10 Jahren geredet, und das versuchen wir quasi aufzuzeichnen. Wir glauben, dass unsere Arbeit notwendig ist, aber lange nicht ausreichend, um eine emanzipatorische politische Praxis seitens der Linken wieder möglich zu machen. Wir brauchen Linke, mit denen wir im kritischen Austausch sind. Deshalb freue ich mich sehr, heute hier zu sein und dass ihr euch das anhört. Und freue mich auf die Diskussion. Der Vortrag heute basiert auf dem Teach-in Das Kapital in der Geschichte von Chris Cotrone. Das ist der Gründer von Platypus. Wir machen das Teach-in sehr häufig, weil darin ziemlich gut so kondensiert ist, wie wir uns auf Geschichte beziehen und warum wir das machen. Den Originaltext findet man genauso wie die deutsche Übersetzung im Internet. Im englischen Original heißt der Text Capital in History. Der Text ist sehr voraussetzungsreich, was jetzt Wissen an Geschichte und Marxismus angeht. Und mein Ziel für dieses Teach-in heute war, dass das Anliegen, das Chris dort vorbringt, im Kontext dieser Veranstaltung angemessen vorzutragen. Das ist auf jeden Fall ein Experiment, auch für mich. Und ich bin auf jeden Fall interessiert daran, daraus zu lernen, wie das heute wird. Außerdem enthält der Vortrag viele Dinge, die ich in den letzten Monaten im Lesekreis und im Umfeld von Platypus gelernt habe und Gedanken, die ich mir zur Klimakrise in den letzten 2 Jahren gemacht habe. Also ich komme selber aus der Klimabewegung, bin dann zu Platypus gekommen und habe auf viele Dinge eine ganz andere Perspektive gewonnen und hatte auch den Wunsch, das zu teilen mit Leuten, was ich gelernt habe. Der Das Teach-In hatte den Titel Das Ende der Welt oder Das Ende des Kapitalismus. Ich habe absolut keine Antwort darauf, ob es das sein wird oder nicht. Aber wollte gerne beginnen, auf diese Fragen einzugehen und wie Platypus sie vielleicht sehen würde. Ich würde gerne mit zwei Fragen beginnen, die im Zentrum des Teach-Ins heute stehen. Was spannend ist an den beiden Fragen, glaube ich, ist, dass man die als Prisma verwenden kann. Was ich damit meine ist, du kannst, die Antwort auf diese Frage ist eigentlich eine Auffächerung dessen, wie jemand die Gegenwart um sich herum einordnet. Die erste Frage ist vielleicht die wichtigste Frage von Platypus, nämlich, was ist die Geschichte der Linken? In Platypus fokussieren wir uns auf die Geschichte der Linken, weil wir glauben, dass das Narrativ, das über diese Geschichte erzählt wird, eigentlich eine Theorie der Gegenwart darstellt. Ob implizit oder explizit. In der Auffassung der Geschichte der Linken steckt eine Interpretation darüber, wie die Gegenwart entstanden ist. Indem wir uns auf die Geschichte der Linken fokussieren, beziehungsweise die Linke ins Zentrum unserer Geschichtsbetrachtung stellen, gehen wir von der Hypothese aus, dass die wichtigsten Bestimmungen der Gegenwart das Resultat dessen sind, was die Linke in der Geschichte geleistet hat und umgekehrt, was sie nicht zu leisten imstande war. Die zweite Frage ist vielleicht die größte Frage der ökologischen Bewegung gerade, nämlich, kann der Kapitalismus die Klimakrise überleben? Ich glaube, auch die Antwort auf diese Frage ist eine Theorie der Gegenwart, nämlich man führt aus, wenn man das beantwortet, was man unter Kapitalismus versteht, wie man die Möglichkeiten und Limitationen dieses Systems einschätzt, ob und wie man es für überwindbar hält und was das für eine Zukunft bedeutet, die sich von unserem Standpunkt gerade aus vermutlich vor dem Hintergrund einer globalen Umweltkatastrophe abspielen wird. Ich würde an dieser Stelle gerne an was erinnern, nämlich an die Debatte ums Waldsterben in den 1980er Jahren. Das war die wichtigste zivilgesellschaftliche Debatte über Umweltthemen vor der Klimakrise, bei der Computermodelle angezeigt hatten, dass ein großflächiges Sterben der europäischen Wälder in den nächsten Jahrzehnten bevorsteht. Das hat auch zur Gründung der Partei Die Grünen beigetragen und es haben wirklich alle, also bis zum letzten Fernsehexperten, gedacht, dass das absolut zuverlässige, sichere Prognosen sind. Und es hat sich aber im Verlauf der Zeit gezeigt, dass durch politische Maßnahmen, Technologien, um irgendwie saurem Regen entgegenzuwirken und dem Ende von einer lang anhaltenden Dürre, Ökosysteme sich auch wieder erholen konnten. Was ich damit nicht meine, ist, dass diese Krise nicht real ist, sondern dass Daten oder IPCC-Reports jetzt auch nicht sind, was man lesen kann wie das Buch des Schicksals. Also Daten sind was von ganz unterschiedlichen Akteuren unter ganz unterschiedlichen ideologischen Voraussetzungen interpretiert wird. Also zum Beispiel beim IPCC gibt es eine Liste von Sachen, wo ich ein großes Fragezeichen habe. Zum Beispiel ist die Art, wie wir das verbleibende Emissionsbudget berechnen, einfach ein Scam, also weil die Emissionen zweimal abgerechnet werden. Das heißt, es könnte sein, dass das Emissionsbudget, das noch verbleibt, wesentlich kleiner ist als bisher angenommen und dass das alles noch viel schneller geht, als man dachte. Es könnte auch sein, dass Ökosysteme sich doch besser erholen als angenommen. Also ich würde sagen, die Fragezeichen, die ich jetzt habe, sind viel, viel größer geworden, je länger ich mich damit beschäftigt habe. Ich denke, die interessanteste Art, den Punkt in der Klimakrise, an dem wir gerade sind, zu beschreiben, ist, dass die Menschheit unbewusst einen neuen Planeten geschaffen hat durch großflächige Industrialisierung und es eine ganz stark veränderte Erde ist, für die unsere Zivilisation nicht gebaut wurde und dass die Aufgabe der kommenden Jahrzehnte irgendwie darin besteht, Lebensstil, Landwirtschaft und Infrastruktur an die veränderten Anforderungen anzupassen, diese Krise so gut es geht sozial abzufedern und zu einer neuen Art von Umweltstabilität zu gelangen. Also immer noch mit Vorbehalt könnte auch noch sich ganz anders entwickeln. Was für eine Art von Übergang das markiert und wer ihn gestalten wird, ist, denke ich, aktuell noch unklar. Ich glaube, wie sich das entwickelt, hängt von der Sensibilität des Klimasystems, technologischen Entwicklung und maßgeblich davon ab, ob es eine zivilgesellschaftlich organisierte Linke gibt, die diese Krise adressieren kann und wie sie adressiert. Bisher hat die ökologische Bewegung vor allem versucht, die Regierung zum Handeln zu bringen und damit vor allem dazu beigetragen, den Green New Deal irgendwie zu beschleunigen, also im Wesentlichen den Kapitalismus effizienter zu machen. Ich habe aber schon den Eindruck, dass mehr Leute anfangen, diesen Spruch System Change, noch Climate Change irgendwie ernster zu nehmen. Und was wir beitragen können, ist absolut keine, kein Handlungsfahne für die Gegenwart oder so, sondern was man bei uns machen kann, ist sich das 20. Jahrhundert angucken, weil wir sagen, so der Marxismus war der am beeindruckendsten gescheiterte Versuch, sowas wie einen Systemwechsel herbeizuführen, und was bedeutet das für heute? Ich glaube, die Frage, ob die Klimakrise das Ende des Kapitalismus sein wird, ist, glaube ich, keine Ressourcenfrage. Ich würde gerne erklären, wieso. Also eine Situation, in der jetzt durch mangelnde Ressourcen Wachstum nicht mehr so produziert werden kann wie vorher und der Staat irgendwie Umverteilungsmaßnahmen ansetzen muss, wäre jetzt für orthodoxe Marxistinnen ein ökologisch autoritärer Staat. Also das wäre in dem Verständnis kein Sozialismus. Sozialismus wäre der Versuch, eine Situation herbeizuführen, in der es eine kollektive Verwaltung gibt und Produktion rational organisiert wird. Also das ist was anderes als Umverteilung über den Staat. Wir von Platypus würden sagen, die Frage, ob wir den Kapitalismus überwinden, ist eher eine Frage danach, ob die Linke es schafft, ein historisches Bewusstsein ihrer selbst sowie der kapitalistischen Moderne als der fundamentalen Krise der bürgerlichen Gesellschaft wiederzuerlangen und in diesem Bewusstsein zu handeln. Ich werde jetzt sehr weit ausholen und ich hoffe, dass am Ende weniger obskur ist, was wir mit der fundamentalen Krise der bürgerlichen Gesellschaft meinen und warum wir glauben, dass historisches Bewusstsein so eine entscheidende Rolle dabei spielt, ein Projekt wie die Überwindung des Kapitalismus überhaupt nur denkbar zu machen. Das alltägliche Verständnis des Kapitalismus als ein Problem von Ausbeutung ist unzureichend, weil es in diesem Rahmen unmöglich wird, das Kapital von anderen Formen der Zivilisation zu unterscheiden. Was im Zeitalter des Kapitals neu ist, ist gesellschaftliche Herrschaft, die sowohl logisch als auch historisch, strukturell und empirisch von Ausbeutung getrennt werden muss und nicht auf diese zu reduzieren ist. Gesellschaftliche Herrschaft bedeutet die Herrschaft des Kapitals über die Gesellschaft. Jetzt ist das Kapital und was ist die Herrschaft des Kapitals über die Gesellschaft? Wir machen einen Ausflug zu Marx. Also für Marx ist, jetzt ein bisschen vulgär zusammengefasst, Kapital ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem aus Geld mehr Geld werden kann. Also Kapitalismus basiert auf gleichem und freien Tausch auf dem Markt. Und Marxistinnen sagen, dass das eben keine freie Gesellschaft ist. Im Kapital gibt es ein Kapitel, das heißt die ursprüngliche Akkumulation, da erklärt Marx so grob gesagt Folgendes. Die bürgerlichen Revolutionen sind angetreten, die Fürsten und den Klerus zu entmachten und eine gleiche und freie Gesellschaft zu errichten. Die nun aber nicht mehr leibeigenen Bauern werden von ihrem Land verjagt, weil das für die ehemaligen Herren zum Beispiel profitabler ist, da Schafe weiden zu lassen. Und dann gibt es ziemlich viele vagabundierende Leute und auch zum ersten Mal Leute, die Manufaktur- oder Industrieproduzentinnen, also Lohnarbeiterinnen werden. Und der Selbstwiderspruch der bürgerlichen Gesellschaft besteht für Marx darin, dass eine Situation entsteht, in der einerseits kollektiv produziert wird, das Ganze aber völlig asozial verwaltet wird, nämlich in dem quasi einzelne Produzenten, Menschen, die für sie arbeiten, nur das geben, was sie zum Leben brauchen als Lohn und den Rest aber zurückinvestieren müssen, um Produktion effizienter zu machen. Und das führt dazu, dass technologische Entwicklungen, die ja eigentlich das Potenzial hätten, eine Arbeit überflüssig zu machen und die fantastischsten Dinge können wir damit machen, das führt dazu, dass Menschen mehr arbeiten müssen, weil ArbeiterInnen auf dem Markt um Jobs konkurrieren müssen. Und die Herrschaft des Kapitals bedeutet, dass wir ein gesellschaftliches Verhältnis haben, das irgendwie abstrakt alles beherrscht, was wir tun. Und dass davon alle betroffen sind. Also sowohl Menschen, die Lohnarbeit betreiben, als auch Menschen, die Produktionsmittel besitzen. Anstatt ein Ende der Geschichte zu erreichen, wie bürgerliche Denker bis dahin annahmen, erlebte das moderne gesellschaftliche Leben eine tiefgreifende Krise, die den Übergang von der Bauern zur Arbeitsgesellschaft fundamental problematisierte. Also Marx sagt eine Proletarisierung der Gesellschaft voraus, ziemlich früh schon. Was er damit meint, ist, dass es lohnabhängige Menschen gibt, die unter ziemlich schrecklichen Bedingungen arbeiten. Also es ist eine absolut fürchterliche Situation, die da entsteht von Menschen, die irgendwie 16 Stunden am Tag in der Fabrik arbeiten müssen. Kindern, die dort auch arbeiten müssen, an den Maschinen gefüttert werden. Die Leute leben im absoluten Elend. Das heißt, eine Gesellschaft, die eigentlich angetreten ist, eine freie Welt zu verwirklichen, gerät auf einmal in ganz tiefgreifenden Widerspruch. Und Marx fragt sich, wie kommen wir da raus? So. Und das ist, was neu am Kapital in der Geschichte der Zivilisation ist. Vorherige Formen der Zivilisation kannten und verhohlene Ausbeutung bestimmter sozialer Gruppen durch andere, kannten jedoch keine soziale Dynamik, der alle Gruppen, alle Aspekte der gesamten Gesellschaft, auch wenn wir uns heute anschauen, alle Bereiche unseres Lebens sind irgendwie vom Kapital beherrscht. Alles, was wir tun, nimmt irgendwie die Form von Waren an. Also Geschichten, die wir schreiben, in Büchern, die auf dem Markt verkauft werden, Musik, die gemacht wird, die auch ein Produkt ist. Und diese Dynamik erkennt Marx am Kapital und dass es eine historisch vollkommen neue Situation ist. Sein Anliegen war es, die Potenziale des Kapitalismus bewusst zu einer befreiten Gesellschaft hin fruchtbar zu machen. Und das sollte ein Moment sein, in dem die wahre Geschichte der Menschheit beginnt, weil zum ersten Mal Geschichte bewusst geschrieben wird. Wir glauben, dass man in der bisherigen Geschichte der Menschheit zwei Trennlinien ansetzen kann, die vergleichbar fundamentale Übergänge von einer Lebensweise in die andere markieren, wie der Transformationsprozess, den Marx dabei führen würde. Die erste würden wir vor ca. 10.000 Jahren ansetzen, mit dem Ursprung von Zivilisation und Klassengesellschaft. Als die große Revolution der Agrikultur des Neolithikums begann und die Menschen aufhörten, als Nomaden zu leben. Aus Jägern und Sammlern wurden sesshafte Ackerbauern. Die vorherrschende Lebensweise der Menschheit änderte sich von der Wildbeuterin zur Bäuerin und blieb das für den Großteil der Geschichte seither. Ist ein interessanter Einwurf aus so Klimaperspektive. Es ist überhaupt nicht klar, ob unter den klimatischen Bedingungen, unter denen wir heute leben, wir überhaupt sowas wie Agrikultur hätten entwickeln können, weil einfach durch Naturkatastrophen so oft Ernten zerstört worden wären, dass gar nicht klar ist, ob die Menschheit sowas überhaupt hätte machen können. Vor einigen hundert Jahren bahnte sich eine ähnlich entscheidende Transformation an. Die Lebensweise von ländlichen Bauern veränderte sich zum städtischen Arbeiter, lohnabhängiger Manufaktur- und Industrieproduzentin. In der gleichen Zeit, als diese moderne bürgerliche Gesellschaft gegen Ende des 18. Jahrhunderts voll in Fahrt kam, begann also ihre Krise und ein neues, noch nie dagewesenes geschichtliches Phänomen manifestierte sich im politischen Leben, die Linke. Wenn auch frühere Formen der Politik sicherlich viele Werte erschütterten, so geschah dies hier nicht in Zeichen von gesellschaftlichem Fortschritt, der zum Wahrzeichen der Linken wurde. Die Einführung von Maschinenproduktion im 19. Jahrhundert wurde von optimistischen und berauschenden sozialistischen Utopien begleitet, die fantastische Möglichkeiten anzeigten, wie in den Vorstellungen unter anderem Fouriers oder Saint-Simon. Die wissenschaftlichen Sozialisten, also die Theoretikerinnen der marxistischen Arbeiterbewegung, beziehen sich kritisch auf ihre utopischen Vorgängerinnen, wollen aber ebenfalls eine utopische Gesellschaft verwirklichen. Allerdings, und das meinen sie mit wissenschaftlich, im Bewusstsein ihrer historischen Bedingungen und Möglichkeiten. Das waren also keine Antikapitalistinnen, wie wir das heute verstehen. Also die waren nicht gegen Kapitalismus als ein ausbeuterisches System, sondern das war komplizierter, wie die das gesehen haben. Also was Marx vor sich sieht, ist ein total instabiler Zustand, in den die bürgerliche Gesellschaft gekommen ist, die eigentlich ständig in der Krise ist. Also für ihn ist auch der Staat ein Ausdruck dieser Krise. Also dass du zwei feindliche Gruppen oder dass du feindliche Gruppen innerhalb der Gesellschaft hast, die so unterschiedliche Interessen haben, dass du einen Staat brauchst, der das Ganze die ganze Zeit autoritär moderiert, ist für ihn ein Symptom der Situation, in der sie sind. Was er auch sieht, ist, dass in dieser total widersprüchlichen Situation des entstehenden Kapitalismus ein Potenzial angelegt ist. Nämlich, es gibt Menschen produzieren zum ersten Mal kollektiv und es ist zum ersten Mal möglich, Überschuss zu erwirtschaften. Also es war immer Scarcity und auf einmal nicht mehr. Und er denkt, deutet irgendwas in dieser Situation nicht auf einen neuen Zustand hin, den man erreichen könnte? Und gleichzeitig gibt es zum ersten Mal eine Gruppe in der Gesellschaft, nämlich die Linke, die diesen Zustand irgendwie über sich hinaustreiben will. Also er sieht die Linke selber als ein Symptom dieses Durchgangsstadiums. Mit Marx kam also die Einsicht, dass die bürgerliche Gesellschaft selbst ein Durchgangsstadium sein könnte. Dass das Endziel der Menschheit vielleicht nicht im produktiven Individuum bürgerlicher Theorie und Praxis gefunden ist, sondern dass diese Gesellschaftsform selbst über sich hinausweist. In Richtung einer potenziellen qualitativen Veränderung, die mindestens genauso fundamental ist wie jene, die die bäuerliche Lebensweise von der städtisch-proletarischen getrennt hat. In der Tat eine Veränderung in einer ähnlichen Dimension wie die neolithische Revolution, die die Jäger- und Sammlergesellschaft vor 10.000 Jahren beendet hat. Daher wurde mit Marx die Philosophie der Linken geboren. denn Marx war mehr denn Sozialist oder Kommunist zu sein, ein Denker, der sich selbst damit beauftragte, die Bedeutung des Auftretens des proletarischen Sozialismus in der Geschichte zu verstehen. Er war nicht einfach der beste oder konsequenteste Sozialist, sondern der historisch, der auch kritisch am meisten sich selbst bewusste. Was würde es bedeuten, im Marxismus zuallererst eine Erkenntnis der Geschichte der Moderne als eine Geschichte der Pathologie des Übergangs zu sehen? Von der Klassengesellschaft, die aus der agrokulturellen Revolution vor 10.000 Jahren hervorgegangen ist und den auf einer wesentlich bäuerlichen Lebensweise beruhenden Zivilisation über die Herausbildung der Ware als Form der sozialen Vermittlung zu der gegenwärtigen globalen, vom Kapital dominierten Zivilisation bis hin zu einer Form von Humanität, die jenseits dessen liegen könnte. Sozialistinnen wie Lenin oder Luxemburg waren sich sicher, dass man den Kapitalismus überwinden wird. Das können wir jetzt heute nicht mehr sein. Einmal, weil wir brutalste Narben davon getragen haben, dass dieses Projekt gescheitert ist, mit dem die angetreten sind. Und auch, weil wir es mit einer anderen Art von Kapitalismus zu tun haben. Also es gibt einen Sozialstaat, der irgendwie Konflikte moderiert. Du hast auch hier in Deutschland jetzt keine Leute, die du irgendwie aus ihrem Elend erlösen müsstest. Dann gibt es auch keine organisierten Versuche mehr, irgendwie ein Proletariat zu organisieren oder gerade keine, die das irgendwie großflächig machen würden. Das heißt, es ist, wir können das nicht mehr mit diesem Optimismus sagen, mit dem die das gesagt hat, es ist eine veränderte Situation. Was Adorno auch sieht, ist, dass es eine Kulturindustrie gibt. Also die Menschen werden eigentlich dauerbeschallt von so einem Unterhaltungsapparat. Und auch das sieht er als ein Hindernis zu einer befreiten Gesellschaft. Ich komme jetzt zu was, was im Titelchor kommt und was ich die ganze Zeit nicht erwähnt habe, nämlich dieser Erzählung als der ökologischen Krise, als das Ende der Welt. Und was das für einen nachkapitalistischen Horizont bedeuten könnte. Ich glaube, dass die von der ökologischen Linken, den Medien, dem Staat und inzwischen teilweise auch vom Kapital immer wieder erhobene Forderungen, dass wir den Planeten retten müssen, bevor es zu spät ist, dem Anliegen eines ökologischen Wandels zwar irgendwie Dringlichkeit verleiht, aber eigentlich für alle beteiligten Akteure die Möglichkeit verstellt, sich in dieser Krise als historischer Situation irgendwie zu verorten. Eine wichtige Frage wäre zum Beispiel, wer ist eigentlich wir? Also gibt es gerade eine organisierte Linke, die so einen Prozess anführen könnte? Und wenn nicht, gab es das mal? Wie waren die organisiert? Jetzt würde ich gerne eine Einladung aussprechen. Ihr könnt gerne zum Lesekreis kommen, da gucken wir uns an, was ist die Linke, was war Marxismus und schauen uns quasi die Geschichte der Linken an und der Arbeiterbewegung. Also wir fangen bei Kant an und hören bei Adorno auf. Es ist hochspannend, sich das anzuschauen, falls man sich dafür interessiert, wie haben die das eigentlich gemacht, was war zivilgesellschaftliche Organisation, inwiefern wollte Marx das Anliegen der Aufklärung zu Ende führen. Ich fand es extrem toll, da dabei zu sein. Und die zweite Frage ist, ich will jetzt keine Policy-Debatte anfangen, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist. Was würde das überhaupt heißen, den Planeten zu retten? Also es gibt ja sehr unterschiedliche Vorstellungen gerade von dem, was da gemacht werden soll, von Leuten, die sich als links verstehen. Also Greta Thunberg wurde mal gefragt, wie sieht das Wirtschaftssystem der Zukunft aus? Und dann hat sie gesagt, ich weiß es nicht, es wurde noch nicht erfunden. Das ist eine Antwort. Dann gibt's so ganz exotische Ideen. Das sind so Ökofeministinnen, so Donna Haraway und Leute, die sich in der Tradition sehen, die sagen, wir müssen es irgendwie schaffen, Mensch, Technologie und Natur in ein neues, positives Verhältnis zu setzen und zum Beispiel irgendwie mit kollaborativen Methoden den Planeten umbauen oder umgestalten mit technologischen Mitteln. Dann gibt es einen Text, den ich gelesen habe von einer Schriftstellerin, die sich in der Tradition sieht, wo irgendwie der Vorschlag kam, wir leben in so primitivistischen Gemeinschaften und verschmelzen aber mit Hilfe von Gentechnik mit den Schmetterlingen. Das ist ganz wild, was sie sich da überlegen. Ich finde das gut, ich finde das lustig, dass sie das machen. Oder ich finde es interessant, weil es da schon irgendwie einen Horizont davon gibt, dass Menschlichkeit auch was ganz anderes sein könnte, als das, was wir gerade erleben und dass Menschen auch ganz anders sein und zusammenleben könnten, als wir es im Moment machen. Es ist halt immer, politisch habe ich jetzt noch nicht verstanden, wie die glauben, dass man da hinkommt. Also dann werden so Sachen gesagt wie leiste Widerstand wie eine Pflanze oder Wir brauchen ein lokales Netzwerk, das Wissen von einem Ort an den anderen transferieren kann. Das steht im Cyborg-Manifest von Donna Haraway. Ich habe mir noch keinen, ich habe leider nicht, noch nicht verstehen können, was das heißt, was man da machen soll. Und das Zweite ist, dass, was da gemacht wird, ist, dass so gesagt wird, okay, wir brauchen ein Zeitalter der Verbundenheit von allen Lebewesen miteinander. Und da könnte man gegenhalten, dass die bürgerliche Revolution oder das, was die bürgerliche Gesellschaft eigentlich eingeführt hat, war eine Trennung von privat und öffentlich. Und jetzt so eine Verbundenheit mit anderen Lebewesen ist ja eine ganz intime Empfindung. Könnte man auch fragen, ist das ein Fortschritt, mit sowas Politik zu machen oder ein Rückschritt? Dann gibt es zwei solidere Konzepte, die gerade diskutiert werden. Einmal gibt es das Angebot des Green New Deal. Also es soll grünes Wachstum produziert werden und spätestens ab Mitte des Jahrhunderts massiv CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden. Und dann gibt es das Angebot Degrowth. Ich würde sagen, so quasi so eine staatlich organisierte Kriegswirtschaft, habe ich das bisher verstanden, was da gemacht werden soll. Der Marxismus kann auf ökologische Fragen gerade keine Antworten geben, weil das in der Praxis mit einer ArbeiterInnenbewegung herausgefunden werden müsste. Also kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber ich kann was anmerken und ich kann ein Zitat von Marx vorlesen. Also die Anmerkung wäre, dass es interessant ist, dass es den Dualismus Degrowth und grünes Wachstum gibt. Dass also im Zentrum dieser Fragestellung steht Quantität. Was aber für eine rational organisierte Produktion im Sinne des Gemeinwohls ja viel relevanter wäre, ist, in wessen Interesse und unter welchen Bedingungen wird denn da produziert. Und das Zweite, was man anmerken könnte, ist, dass erstmal objektiv geguckt werden müsste, welche Bedürfnisse Menschen denn haben, weil wir in einer Welt leben, in der ständig auch vom Kapital Bedürfnisse erzeugt werden und wir gar nicht sagen können, was denn jetzt freie Menschen brauchen und wie man so eine Gesellschaft organisieren muss. Dann würde ich gerne ein Zitat von Marx vorlesen, um zu spiegeln, wie die Sozialistin über die Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums, also Fortschritt und Wachstum, gedacht haben. Das war ganz anders als das, was die Linke heute macht. Was ist der Reichtum anderes als das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen? Nicht gemessen an einem vorgegebenen Maßstab zum Selbstzweck. Wo der Mensch nicht irgendwas Gewordenes zu bleiben sucht, sondern in der absoluten Bewegung des Werdens ist. So erscheint die alte Anschauung, wo der Mensch in welch borniertem nationalen, religiösen, politischen Bestimmung auch immer als Zweck der Produktion erscheint, sehr erhaben zu sein gegen die moderne Welt, wo die Produktion als Zweck des Menschen und der Reichtum als Zweck der Produktion erscheint. In Fakt aber, wenn die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der Reichtum anderes als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen? Die volle Entwicklung der menschlichen Herrschaft über die Naturkräfte, der sogenannten Natur, sowohl seiner eigenen Natur. Das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen ohne andere Voraussetzungen als die vorhergegangene historische Entwicklung. Also Marx sieht gerade Prosperität, Wachstum, das Versprechen, sich selber zu transformieren, Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums als das utopische Potenzial der Moderne. Der Mensch soll sich gerade nicht dem Staat oder der Natur unterordnen, sondern die Kräfte, die die Moderne hervorgebracht hat, entfesseln. Was heißt das jetzt, sagen wir mal, für Menschen, die sich Gedanken über Ökologie machen? Handelt es sich beim Marxismus um eine Utopie? Ist das eine Idee von gestern, die wir nicht mehr brauchen? Waren das Hirngespinste? War das ein Traum? Existiert der utopische Horizont, den die Sozialisten am Ende der kapitalistischen Moderne gesehen haben, heute noch? Okay, das war's.